In der Werkstatt des Puppenmachers Meister Tutti Fant. Die Regale an den Wänden sind voll mit geschnitzten Holzfiguren. Auf der Drehbank liegt ein fast fertiges Holzkasperle. Peter, der Lehrbub von Meister Tutti Fant, und Trudel, seine Tochter, sitzen im Dämmerschein auf der Ofenbank. Und was war, als die Mutter oben ankam? Da flog das Himmelstor weit auf und die Mutter trat vor den lieben Gott. Der sprach zu ihr: Weil du auf der Erde immer gut warst und nie gesündigt hast, darfst du dir etwas wünschen, ehe du ein Engel im Himmel wirst. Willst du mir einen Stern schenken, frug die Mutter, den ich auf die Erde hinunterwerfen kann, damit mein Kind ihn findet und an mich denkt? Der liebe Gott suchte den leuchtendsten Stern an seinem Himmel heraus und schenkte ihn der Mutter. Darauf schloss sich das Himmelstor wieder und ein Licht fiel zur Erde. Hast du das Licht gesehen? Nein, Trudel, das kann man ja nur an Weihnachten sehen. Aber morgen ist doch Weihnachten, da müssten wir es doch sehen können. Ja, weißt du, wenn's dunkel ist und alle schlafen, gehen wir hinaus und suchen den Stern. Und wenn wir ihn gefunden haben, bringen wir ihn dem Meister Tutti Fant, damit er auch an die Mutter denkt. Peter, du musst mich aber wecken, wenn ich schon eingeschlafen bin. Faule Gesellschaft, habt ihr schon wieder die Arbeit weggelegt? Was habt ihr euch nur immer zu erzählen? Marsch, an die Arbeit. Vor dem Fest ist noch viel zu tun. Fix, Peter. Holzpflöcke her, den Hobel herbei, die Schnitzmesser. Die Puppen müssen fertig werden. Trudel, du gibst uns mit einem Lied den Takt an. Ach ja, Trudel, weißt du, sing das Lied vom Tannenbaum. Im Wald steht ein Bäumelein in grün-grünem Kleid, trägt von Nadeln ein Säumelein, ob es regnet, ob's schneit. Streckt die knorrige ins weit, weite Land, bis zum schönsten Gefeste, allen Kindlein bekannt. Das ist der Tannenbaum, droben am Waldesaum träumt Stub steht ein Bäumelein in grün-grünem Kleid. Es schmücket das Räumelein, wenn es friert und schneit. Trägt viel glitzernde Ketten, wenn's weihnachtlich brennt. Und ich möchte drauf wetten, dass jeder ihn kennt. Das ist der Tannenbaum, droben am Waldesaum träumt er den Frühlingstraum. Punoni, der Besitzer eines Kasperletheaters, tritt ein. Er ist ein etwas großspuriger Mann und auffallend gekleidet. Immer herein, wenn's gestattet ist, meine Herrschaften. Morgen gibt's in meinem Kasperletheater große Gala-Extra-Vorstellung. Meister Punoni, was verschafft uns die Ehre? Eure Kunst, Meister Tutti Fant. Mein Kasperletheater braucht neue Puppen. Sind denn die alten schon wieder alle kaputt? Und sie waren doch so schön. Morgen ist Weihnachtstag. Da kann ich die paar alten Puppen nicht tanzen lassen. Neue muss ich haben. Einen Haufen neue muss ich haben. 10 Kasperle, 20 Teufel, 30 Großmütter. Alle Hände müsst ihr rühren. Immer ran, Meister Tuttifant. Zeigt, was ihr Neues liefern könnt. Immer langsam, Meister Punoni. Wir werden schon das Richtige finden. Ist der Teufel nicht herrlich geraten? Fürwahr! Ein prächtiger Teufelsbraten! Und erst des Teufels Großmutter hier. Wenn die zu tanzen anfängt, tanzt euer ganzes Theater mit. Teufel, Teufel, bist du da? Nein, des Teufels Großmama. Großmama, was willst du hier? Ei, ich such ein Teuflein hier. So ein kleiner Teufelsbraten, in der Hölle schlecht geraten. Läuf davon und reißt mir aus, und ich hole ihn nach Haus. Sabbalot, Sabbalot, Sabbalot. Dieser kleine Teufelswicht aß heut seine Suppe nicht. Als man Schläg ihm geben will, läuft er fort mit viel Gebrüll. Und solch kleine viele Rangen sind verteufelt schwer zu fangen. Warte nur, ich fang dich ein, in der Hölle muss Ordnung sein. Sabbalot, Sabbalot, Sabbalot. Sabbalot. Hast du denn auch schon die Frau Hampelmann gesehen? Ja, aber wo ist denn die Hauptperson, das Kasperle? Der liegt auf der Drehbank und ist noch nicht fertig. Hat man schon so etwas erlebt? Was nützt mir euer ganzer Kram ohne Kasperle? Wie soll ich denn morgen Theater spielen, wenn ihr kein Kasperle habt? Nur ruhig Blut, Meister Pononi. Es hat ja schon Arme und Beine und der Hut ist auch schon fertig. Aber ihr glaubt gar nicht, was für ein hartes Stück Tannenholz das ist. Man hätte meinen sollen, es sei einer lebendigen Tanne vom Leib geschlagen. So zäh war es. Lebendige Tanne? Was soll das heißen? Meister Pononi, seid ihr noch nie in einem Wald gewesen? Dort leben alle Tannen. Und wenn man ein Stück Holz herunterschlägt, ohne sie zu fällen, dann ist das Holz spröde und nicht zu gebrauchen. Ja, weil es sich zurücksehnt nach dem Baum, zu dem es gehört. Das hab ich ja noch nie gehört. Da hättet ihr halt ein anderes Stück Holz für mein Kasperle nehmen sollen. Das wird aber ein ganz besonders schönes Kasperle. Das werdet ihr sehen. Wahrhaftig, Meister Tuttifant. Wenn ihr ihn bis morgen liefert, dann sag ich dem Weihnachtsmann, dass er bei euch zweimal hereinschauen soll. Geldtrudel, das wär dir recht. Darf ich mir dann noch mal was wünschen? Aber nur, wenn das Kasperle fertig wird. Bitte, bitte, Vater, gell? Du machst ihn gleich fertig. Meister Pononi, weil ihr's seid. Versprecht ihr mir, dass der Peter morgen zur Vorstellung alle Figuren bringt? Abgemacht. Ich verspreche es euch. Und dann sollt ihr in der ersten Reihe sitzen. 100 Jahre sollt ihr daran denken und euren Kindern und Kindeskindern davon erzählen, womit ich die Ehre habe, mich zu empfehlen. Schnell, Peter. Aufgeräumt. Die Kasten an Ort und Stelle. Wenn nun der Weihnachtsmann zum zweiten Mal kommt, wisst ihr schon, was ihr euch dann wünscht, Meister Tuttifant? Lass mich zufrieden mit deinen Kindereien. Gib mir lieber die neuen Schnitzmesser her, dass das Kasperle bald fertig wird. So. Kasperle, es hilft nichts, dass du dich sträubst. Bald wirst du ganz fertig sein. Nur noch ein kleines Viertelstündchen Geduld. Fehlt nur noch ein Fingerlein und ein paar bunte Flecken am Rock. Und schön wirst du ausschauen. Schön wirst du ausschauen. Habe ich geträumt oder hast du wirklich gesprochen? Das ist doch nicht möglich. Ein Stück Holz kann nicht sprechen. Ich habe es aber ganz deutlich gehört. Sag, hast du wirklich gesprochen? Wirklich gesprochen, Meister Tuttifant. Es müssen 1000 Jahre vergehen. Holz lebendig werden? Das habe ich mein Lebtag noch nicht gehört. Hey, du Kasperle, bist du denn wahr und wahrhaftig lebendig geworden? Wahrhaftig lebendig geworden. Trudel, Peter, ich habe ein Kind bekommen. Ich habe ein lebendiges Kasperle geschnitzt. Ein lebendiges Kasperle. Dann sollst du Tuttifäntchen heißen, weil du mein lieber kleiner Sohn bist. Dein lieber kleiner Sohn. Denk dir, Trudel, du hast ein Brüderchen bekommen. Ein richtiges, lebendiges Brüderchen? Es schreit doch gar nicht. Wirklich? Ein süßes, kleines Brüderchen? Was sagt ihr dazu? Aber das ist doch gar kein Brüderchen. Der ist ja gar nicht lebendig. Das ist doch nur ein Hampelmann. So? Glaubt ihr? Tuttifäntchen, bist du mein lieber kleiner Sohn? Lieber kleiner Sohn. Dann sei mal schön folgsam und zeig der Trudel und dem Peter, wie du marschieren kannst. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Mit den Füßchen marschieren. Mit den Füßchen marschieren. Mit den Ärmchen taktieren. Mit den Ärmchen taktieren. Immer vorbei. Immer vorbei. Ich bin ein höherer Hampelmann und nicke mit dem Kopf. Und wer wie ich was böse kann, den kriege ich beim Schopf. Oh, ist der schön. Seht nur recht genau mich an. Bin ein hier Hampelmann. Aus dem feinsten Holz geschnitten stehe ich in eurer Mitten. Fröhlich grüße ich euch heut. Gestatten, Tuttifäntchen. Sehr erfreut. Oh, ist der süß. Den darfst du aber nicht Pononi geben. Bitte, bitte, Vater, schenk ihn mir. Mit so einem feinen Kerl muss man vorsichtig umgehen. Wie ein Schokoladenei muss der behandelt werden. Den kann man nicht einfach in die Ecke werfen, wie du es mit deinen Puppen machst. Ach, der gefällt mir aber zu gut. Du, lieber Hampelmann, willst du mein Spielkamerad sein? Nenn mich nicht Hampelmann. Ich bin Tuttifäntchen und mit dir spielen mag ich nicht. Aber Trudel, ich bin doch dein Spielkamerad. Hast du denn ganz vergessen? Wir müssen doch heute nach den Sternen suchen. Dabei können wir das Tuttifäntchen nicht gebrauchen. Mir gefällt das Tuttifäntchen aber so gut. Hey Peter, was steckt dir schon wieder die Köpfe zusammen? Hier liegt des Teufels Großmutter noch auf dem Tisch herum. Wirst du nie richtig aufräumen? Ich tu's ja schon, Meister. Marsch hinaus! Ich will dich hier nicht mehr sehen. Sei doch nicht so bös mit ihm. Er ist doch ein braver Bub. Ich will ihn wieder hereinholen. Hier geblieben. Wir müssen uns jetzt um unser Tuttifäntchen kümmern. Er braucht ein Bett für die Nacht. Das will ich ihm besorgen. Und du gibst hier so lang auf ihn Acht. Tuttifäntchen, ich möchte so gern mit dir spielen. Ich weiß ganz viele schöne Spiele. Nein. Spielen mag ich nicht. Das ist nur was für kleine Mädchen. Was magst du dann? Ich will mir jetzt die Welt ansehen. Hilf mir mal hier auf den Stuhl. Hurra! Da sind ja noch mehr so Kerle wie ich. Das wird lustig, wenn die erst alle lebendig sind. Das geht doch gar nicht, Tuttifäntchen. Komm herunter, du machst uns den Stuhl kaputt. Nein, ich will nicht. Ah, du tust mir ja weh. Jetzt will ich zum Fenster hinaus. Vater, komm schnell zu Hilfe. Der Hampelmann will ausreißen. Er ist so wild. Ich kann ihn nicht mehr halten. Was ist das für ein Spektakel hier? Das Tuttifäntchen ist böse. Wie, was? Wie kannst du das von meinem Tuttifäntchen sagen? Komm einmal her, mein Kasperle. Du bist doch ein lieber Kerl. Hier habe ich dir ein feines Bettchen mitgebracht. Da legen wir jetzt das Tuttifäntchen hinein und es wird fein schlafen. Ich will nicht ins Bett. Ich bin ja gerade eben erst lebendig geworden. In der Nacht müssen alle schlafen. Du sollst mal sehen, wie brav die Trudel jetzt in ihr Bettchen geht. Also, gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht, lieber Vater. So, Tuttifäntchen, jetzt mache ich dir dein Bettchen und du wirst sehen, wie weich du da liegst. Ich mag aber nicht schlafen. Still, mein Söhnchen. Sonst mache ich den Deckel zu. Nein, nicht zudecken. Ich will doch die Welt sehen. In der Nacht braucht man nichts zu sehen. Da macht man die Augen zu. Aber ein Lichtlein will ich dir anzünden, damit du dich nicht fürchtest. So, Tuttifäntchen, nun schlaf gut bis morgen früh. Gute Nacht, mein Söhnchen. Gute Nacht, Meister Tuttifant. Der Meister geht hinaus. Einen Augenblick herrscht Ruhe. Dann hebt Tuttifäntchen den Kopf und springt aus seinem Kasten, sieht sich im Zimmer um und klopft leise an Trudels Tür. Schläfst du schon, Trudel? Peter, bist du es? Leise, dass uns niemand hört. Wenn der Vater aufwacht, wird er böse. Aber ich bin's doch, das Tuttifäntchen. Was willst du denn? Ich will jetzt in die Welt hinaus und du sollst mit mir gehen. Ich kann nicht. Ich muss mit dem Peter den Stern suchen. Was für einen Stern? Weil meine Mutter im Himmel ist, hat sie mir einen Stern auf die Erde geworfen, damit ich immer an sie denke. Und den wollen der Peter und ich heute Nacht suchen. Na, dazu brauchst du doch den Peter nicht. Das kann ich gerade so gut. Aber wenn ich ohne ihn fortgehe, wird der Peter ganz traurig. Und dann tut mir mein Herz weh. Was ist das? Ein Herz? Du weißt nicht, was ein Herz ist? Aber Tuttifäntchen, das musst du doch fühlen. Hab hier drinnen ein Ding, das macht immer Ping-Ping. Ob ich schlaf oder wach, ob ich wein oder lach. Es gibt keine Ruhe, schlägt im Takt stets dazu. Hab ich Unrecht getan, wie ein Hammer klopft's an. Bin ich frisch und voll Lust, zerspringt's fast der Brust. Ist ein wunderlich Ding, das macht immer Ping-Ping, Ping-Ping. Ich hab keins und will auch keins haben. Ich will jetzt fortgehen und die Welt sehen. Trudel, komm mit! Der Peter hat dich doch schon längst vergessen. Wenn du das sagst, tut mir mein Herz ganz weh. Wozu brauchst du überhaupt ein Herz? Ich hab keins und bin doch lustig. Weißt du was? Wir nehmen das Herz heraus. Dann tut dir nie mehr was weh. Und du bist immer lustig wie ich. Nein, Tuttifäntchen, ich fürcht mich. Das kommt alles von dem dummen Herzen. Das haben wir gleich. Stell dich mal dorthin. Mund auf, Augen zu. Und nun aufgepasst. Eins, zwei, hältst du still, ist gleich vorbei. Drei, vier, das sitzt tief, so scheint es mir. Fünf, sechs, es muss raus, so war ich Hex. 7, 8, 7, 8, hurra, hey, jetzt ist's vollbracht. Tuttifäntchen fasst in Trudels Mund und zieht an einem langen Faden ihr Herz heraus. Ist das ein komisches Ding? Sei vorsichtig, Tuttifäntchen. Leg es in den Kasten, damit ihm nichts passiert. Gut. Und jetzt lasse ich zur Belohnung alle Puppen für dich tanzen. Bist du denn ein Hexenmeister? Das wirst du gleich sehen. Tann aus dem Holz, Holz aus dem Tann. Aufgewacht und fasst euch an. Regt euch, neigt euch, biegt und schwebt. Zeigt der Trudel, dass ihr lebt. Die Holzpuppen in den Regalen sind plötzlich lebendig geworden und beginnen einen fantastischen Tanz. Thank you. Haus. Jetzt wollen wir uns die Welt ansehen. Und den leuchtenden Stern suchen. Die beiden klettern aus dem Fenster. Die Holzpuppen fallen zu Boden und sind unbeweglich wie zuvor. Meister Tutifant kommt im Schlafanzug. Habe ich denn im Schlaf weiße Mäuse gesehen? Mir war doch, als hätte ich sprechen gehört und als hätten die Fensterscheiben geklirrt. Das Tutifäntchen wird mir doch keine Dummheiten gemacht haben. Alle guten Geister, er ist weg. Tude, Tudelchen, wach auf, das Tutifäntchen ist verschwunden. Trudel, wo bleibst du denn? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Auch Trudels Bett ist leer. Und da liegen ja alle meine Puppen. So ein Unglück, so ein Unglück. Hannes, Stoffel, Klaus, zu Hilfe, zu Hilfe. Ich glaube, ich werde verrückt. Was ist bloß, Meister Tutifant? Was macht ihr solchen Lärm mitten in der Nacht? Ist ein Dieb da? Soll ich die Feuerwehr holen? Mein Meisterwerk, mein Tutifäntchen ist verschwunden. Und deswegen schreit ihr so? Es liegen doch noch so viele andere hier herum. Aber keins, das reden und laufen und singen kann wie das Tutifäntchen. Und jetzt ist es fort und die Trudel mit ihm. Ja, Meister, seht ihr denn nicht, dass das Fenster weit offen steht? Die sind gewiss zum Fenster hinausgesprungen. Aber ich habe doch selbst das Tutifäntchen in den Kasten hier gelegt. Da liegt auch noch was drin. Alle guten Geister, das ist ja das Herz meiner Trudel. Ohne Herz ist sie verloren. Wenn sie morgen um diese Zeit ihr Herz nicht wieder hat, muss sie sterben. Helft mir doch, Nachbarn. Wir müssen ihnen nach. Na, weit können sie ja noch nicht sein. Schnell, schnell, dann holen wir sie noch ein. Nur ruhig Blut, Meister Tutifant. Wir suchen mit euch, bis wir sie gefunden haben. Hier, Stoffel, trag du das Herz, aber vorsichtig. Meister Tutifant und die Nachbarn laufen aufgeregt hinaus. Kaum sind sie verschwunden, steckt Peter den Kopf durchs Fenster. Psst, psst, Trudel, Trudel, Trudel? Um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Da liegen ja alle Puppen am Boden. Und Meister Bononi muss sie doch morgen für seine Vorstellung haben. Ach, hier ist ja ein Bein abgebrochen. Das muss ich schnell wieder ganz machen. Es war einmal ein Meister, Juchi di Vallera. Ihr Namen Topf voll Kleister, Juchi di Vallera. Und knieb dem Kind ein Beinchen an, damit das Kindlein laufen kann. Den Sternengruß vom Meer.